herzlich willkommen zurück im Goldene Zeiten Podcast. Deinem Podcast für mehr Selbstliebe, Zufriedenheit und Lebensglück. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist, eingeschaltet hast. Denn heute wartet eine sehr, sehr schöne Folge auf dich. Und zwar ist es ein Interview mit der lieben Svanche. Svanche habe ich auf dem Event der Youth University am 15. Januar kennengelernt. Und seitdem sind wir so ein bisschen in Kontakt geblieben und ich schätze die liebe Svanche einfach so sehr, weil wir denken, glaube ich, ähnlich über viele Dinge und deswegen ist der Austausch mit ihr so, so wertvoll für mich und deswegen habe ich sie gefragt, ob sie mit mir ein Interview aufnehmen möchte und da hat sie sofort Ja gesagt, was mich natürlich sehr freut. Und ich glaube, dieses Gespräch kann auch für dich, lieber Zuhörer, sehr, sehr wertvoll sein, weil wir über ganz, ganz wichtige Themen gesprochen haben, wie zum Beispiel Wertevorstellungen oder Perfektionismus, weil wir beide solche Kandidaten sind, die manchmal sehr perfektionistisch denken und handeln. Ja, wir geben dann so ein bisschen Tipps, wie man besser damit umgehen kann, falls du auch so jemand bist. Oder wir sprechen über auch so ein bisschen über das Schulsystem, wie man als Schüler auch seine eigene Vision schon umsetzen kann. Genau, also ganz spannende Themen. Aber auch natürlich, wenn du nicht mehr zur Schule gehst, schon erwachsen bist, einen Job hast, dann kann das auch sehr wertvoll für dich sein. Ich würde sagen, ich rede jetzt nicht viel mehr und lass dich einfach an dem Interview teilhaben. Viel Spaß dabei und schreib mir am Ende der Folge gerne, wie du es fandest. Es würde mich sehr freuen. Und ansonsten, ja, viel Spaß. Tschüssi. Cool. Ich freue mich sehr voll. Das ist schön. Ich freue mich auch. Für mich ist ein Interview immer noch mal so ein bisschen was anderes. Ich habe bis jetzt schon eins über das Internet aufgenommen, aber da hat das mit dem Ton nicht so gut funktioniert, deswegen konnte ich das dann nicht online stellen. Ich hoffe, jetzt klappt alles und ja, herzlich willkommen. Ja, danke schön. Okay, ja. Liebe Svanche, ich würde dir gerne zu Beginn ein paar Fragen stellen. Ich habe mir drei Fragen überlegt, die ich ab sofort jedem Interviewgast stellen möchte. Und genau, die erste Frage dabei wäre, was darf bei dir an einem perfekten Tag nicht fehlen? Auf jeden Fall ein wunderschöner Start und der beginnt bei mir am besten mit einem guten Frühstück. Ich bin ein richtiger Frühstücksliebhaber, am besten mit Freunden oder mit der Familie morgens ganz gelassen und mit ganz viel Zeit. Das ist schön. Schön. Genau, und die nächste Frage wäre, was bedeutet für dich Glück? Ja, die Frage ist auf jeden Fall, ja, das fällt mir ein bisschen schwer, darauf zu antworten, weil Glück direkt hat ja immer so eine Definition für jeden selbst und so ein bisschen Zufriedenheit spielt da bei mir auf jeden Fall mit rein. Wenn ich zufrieden bin, kann ich in den meisten Fällen auch glücklich sein. Und aber auch so kleine Dinge wertschätzen oder wenn sich Dinge so fügen, dass es am Ende gut wird. Am Anfang sieht man vielleicht so einen negativen Aspekten oder es wendet sich alles irgendwie in eine Richtung, die man eigentlich gar nicht haben möchte. Und dann wird es doch gut, dass es so, da ist man dann wirklich erfüllt und glücklich hinterher, wenn es dann gut wird und man einfach wenn es genau dorthin geht, wo es hingehen soll. Ja, genau. Gerade das, was du am Anfang gesagt hast, da kann ich dir vollkommen zustimmen. Einfach mal zufrieden sein und wirklich das schätzen, was man alles hat. Weil also wir Menschen in Deutschland sind so unglaublich gesegnet. Wir sind in einem Land geboren, wo man Bildung bekommen kann, wo kein Krieg herrscht. Das sage ich immer wieder. Und dann gibt es so Leute, die sich einfach über alles Mögliche beschweren. Dabei können wir so, so dankbar sein. Und ja. Ja, ich glaube aber, dass diese Fülle von Dingen, die wir haben und auch, dass wir so viel haben können und auch besitzen, die macht uns oft unglücklich oder kann uns nicht erfüllen. Also, ja. Dass da, naja, vielleicht, weiß ich nicht, einfach vielleicht zu viele Eindrücke sind. Ja, naja, weil wir oft so die Qual der Wahl haben. Wir können halt irgendwie alles Mögliche tun, was wir wollen. Wenn wir das Abitur haben, stehen uns alle möglichen Türen offen. Und ja, vielleicht führt gerade diese vielen Möglichkeiten führt dann zu Unglück. Aber kürzlich hat jemand zu mir gesagt, dass man eigentlich gar nichts braucht, um glücklich zu sein. Das ist immer nur eine Entscheidung in dem Moment. Und das fand ich echt spannend, weil wir uns wirklich mal von diesem Gedanken loslösen sollten, dass wir irgendwelche materiellen Dinge im Außen brauchen. Ich finde, Glück ist einfach nur eine Entscheidung. Wenn wir für uns sagen, ich will jetzt glücklich sein, dann geht es auch. So einfach ist es eigentlich. Wir brauchen nicht das tollste Auto, den tollsten Job, ganz viel Geld und sonst irgendwas, was viele andere Menschen denken, was Glück ist. Aber letztendlich ist es nicht Glück, weil wenn man mal die Leute anschaut, die in einem Porsche sitzen und zu ihrem super tollen Job fahren, dann lachen die noch nicht mehr, dann sind die eigentlich total unglücklich. Und ich glaube halt, dass Glück, um das jetzt nochmal so zusammenzufassen, Glück hat nichts mit materiellem Besitz zu tun. Ja. Auf jeden Fall ganz viele wahre Worte. Ich hoffe, ich darf jetzt nochmal kurz anhängen. Ja, natürlich. Und zwar ist auch oftmals das Problem, dass wir Glück an Zielen festmachen. Wir setzen uns Ziele oder Richtlinien und denken uns, wenn wir das und das erreicht haben, dann sind wir glücklich. Also auch so dieses, wenn ich den und den Abschluss habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich die und die Zahl auf der Waage habe, dann bin ich glücklich. Das ist so problematisch, dass wir uns einfach Ziele setzen und erst wenn wir das erreichen, sind wir glücklich. Und dann kommen wir in dem Ziel an und merken, okay, das macht uns eigentlich gar nicht glücklich. Ja, aber das ist so wichtig, was du sagst. Und ich glaube, da habe ich einen ganz guten Tipp für die Zuhörer. Wenn ihr euch ein Ziel setzt, das ist vollkommen okay. Und es ist gut, auf irgendwas hinzufiebern, irgendein Ziel zu erreichen und so. Aber versucht dieses Ziel, also oft verknüpft man ja Ziele mit so bestimmten Gefühlen. Zum Beispiel, wenn man abnehmen will, dann verknüpft man das Ziel, 5 Kilo abnehmen, verknüpft man das mit dem Gefühl, ja, dann fühle ich mich selbst schön, dann schenke ich mir Anerkennung und so weiter. Aber das ist eigentlich total blöd, weil das, also man erlaubt sich das dann ja erst, wenn man das erreicht hat. Also das liegt in der Zukunft. Und ich glaube, das Ziel erreichen funktioniert viel besser, wenn man sich im Jetzt die Erlaubnis gibt, einfach sich, also diese Gefühle zu fühlen. Also, dass man sich genau jetzt die Anerkennung gibt, dass man sich genau jetzt schön findet und mit diesem Mindset versucht abzunehmen, wenn das wirklich der Wunsch von einem ist. Und vor allem auch noch ganz wichtig, wir sollten unsere Ziele nicht danach ausrichten oder uns setzen, um Anerkennung von außen zu bekommen. Was andere Leute denken, ist vollkommen egal. Du musst immer nur mit dir selbst im Reinen sein und dich selbst gut finden. Alles andere ist komplett Bums. Ja. Auf jeden Fall. Ja, okay, kommen wir zur dritten Frage. Und diese wäre, was war der bisher schönste Moment in deinem Leben? Wenn man das überhaupt so sagen kann. Oft sind es ja eigentlich auch eher so die kleinen Momente. Ja, ich bin ehrlich, ich muss da bei der Frage ein bisschen passen. So richtig, weiß ich nicht. Also mir wird auf die Schnelle kein schönster Moment in dem Sinne einfallen. Aber so, es gibt so viele schöne Momente, würde ich sagen, und die fügen sich dann einfach. Und so zum Beispiel auch das Treffen mit dir damals auf diesem Event, wo wir uns beide kennengelernt haben. Ja. Ich weiß noch, ich habe ziemlich lange gebraucht, um mich anzumelden und war dann auch ein bisschen skeptisch. Und ja, mache ich das? Ich kenne da niemanden. Und dann bin ich einfach hingegangen und habe so viele Menschen getroffen, offene, die ja ähnlich gedacht haben wie ich, und das sind schöne Momente, und das ist, weiß nicht, das behalte ich so sehr im Herzen. Ich denke da so oft an diesen Tag zurück, und das ist einfach so schön, weil sich seitdem auch so viel aufgebaut hat auf diesen Moment, auf diese, ja, auf dieses Treffen. Ja, das ist bei mir genauso. Ich erinnere mich so, so gerne an diesen Tag zurück, bei dem Event von der Youth University. Das war wirklich ein unglaublicher Tag, und wie du das auch schon gesagt hast, hat sich bei mir auch ganz viel entwickelt seitdem. Ich traue mich seitdem mehr rauszugehen mit dem, was ich wirklich denke. Ich habe zum Beispiel in der ersten Zeit, als ich den Podcast hatte, niemandem in meinem Umfeld davon erzählt. Ich habe das einfach nur so für mich gemacht und halt ein paar Bekanntschaften übers Internet gehabt, die ich aber nicht im echten Leben kannte. Und ja, jetzt so in den letzten 2 Monaten, würde ich sagen, oder 1,5 Monaten, traue ich mich echt auch, so im wahren Leben wirklich damit rauszugehen. Ich traue mich viel öfter zu sagen, was ich wirklich denke. Ich bin viel ehrlicher und ja, lebe auch im echten Leben mein volles Potenzial und alles, was so in mir ist und mein Herz erfüllt. Und das ist so ein unglaublich schönes Gefühl. Also ich sage das hier im Podcast auch immer wieder, seid einfach ihr selbst. Das fühlt sich so gut an, wenn man sich wirklich mal erlaubt, komplett man selbst zu sein. Und das sagt sich immer so einfach, aber so leicht ist es dann nicht in der Umsetzung. Das durfte ich auch ziemlich stark lernen. Ja, genau. Aber ich finde auch mit diesem man selbst sein, damit zieht man auch die Leute an, die man dann wirklich in seinem Umfeld haben möchte, weil man einfach zeigt, okay, so bin ich und so handle ich und das ist meine Persönlichkeit, dann bekommt man genau die Leute, die ähnlich denken, die gleiche Interessen haben, die trifft man auch. Das ist unglaublich, was einfach durch dieses Gefühl von ich zeige mich so, wie ich bin, dann entstehen kann. Ja, und ich glaube auch gerade für junge Menschen ist es so, so wichtig. Durch Social Media haben wir 24/7 die Möglichkeit, uns irgendwie zu vergleichen und uns das Leben von anderen Menschen, also das Leben ist ja nicht das echte Leben auf Social Media, aber uns das Leben anzuschauen von anderen. Und dann kommen wir in diesen State rein von, oh ja, der andere hat so ein tolles Leben und so und ich bin so schlecht. Aber das ist ja eigentlich totaler Quatsch. Man sollte sich, glaube ich, öfter mal wirklich nur auf sich konzentrieren und sich ganz ehrlich fragen. Und manchmal kann das auch ein bisschen wehtun, wenn man sich das fragt, wofür stehe ich eigentlich wirklich? Was bringt mein Herz dazu, in die Luft zu hüpfen? was erfüllt mich wirklich? Was interessiert mich? Und ich glaube, mehr Menschen sollten wirklich mal so zu ihrem Kern finden und das sich dann auch trauen, auszuleben, wie sie wirklich sind. Okay, magst du vielleicht mal ein bisschen von deiner Geschichte erzählen, also damit ich die Zuhörer ein bisschen besser kennenlernen, was waren so wichtige Stationen in deinem Leben? Erzähl einfach mal ein bisschen. Ja, wichtige Station, das ist interessant. Ich hätte jetzt als allererstes keine so Schule in den Sinn, weil das irgendwie doch noch so eine Definitionssache von mir ist, eigentlich sollte ich mich über Schule quasi definieren. Trotzdem ganz kurz angerissen, ich war eigentlich immer ein Kind, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, also wirklich so ein schönes Dorfkind. Und dann nach meiner Grundschule bin ich auf eine Gesamtschule gekommen, also quasi je nach Plankonzept, und 8. Klasse habe ich auf ein Gymnasium gewechselt. Und da war dann für mich aber nach dem 10. Klasse Abschluss, also ich habe BWF gemacht, klar, okay, das ist nicht die Form, in der ich lernen möchte, weil ich da sehr in den, Leistungswahn eingerutscht bin. Also sehr viel Wert darauf gelegt habe, immer beste Noten zu schreiben, mich immer selber vor allem auch zu übertreffen, meine eigenen Zeugnisse verglichen habe. Und anschließend bin ich wieder auf meine alte Schule gewechselt, wo ich jetzt auch mein Abitur machen werde. Also ja, der Leistungswahn ist immer noch ein bisschen da, aber ich hoffe, dass ich den einfach wegbekommen könnte. Und ich weiß auch, dass ich dich da irgendwie immer fragen kann, weil du da auch so ein bisschen nicht Leistungswahn, aber so dieses Perfektionismus, weil ich einfach mal so auch selber viel Erfahrung hast und mir auch irgendwie Tipps geben kannst, wie ich da wegkomme. Und echt an deine Zuhörer ein ganz großes Dankeschön an dich, und ich hoffe, ich spreche auch für andere, dass du da einfach mit deinem Podcast so viel leistest. Dankeschön. Ja, lass uns super gerne einfach mal über dieses Thema Perfektionismus reden, weil ich glaube, das betrifft mehr Leute, als man so denkt. Ja, weil halt ich, vielleicht hat es auch irgendwie was mit der Gesellschaft zu tun. Es ist viel so auf Leistung getrimmt irgendwie. Und ich merke bei mir ganz stark, dass ich nicht so sehr die Anerkennung von außen möchte. Also ich mache jetzt bestimmte Dinge nicht, um, also dass mir jemand sagt, boah, Lena, du bist so krass und das hast du voll gut gemacht und so, sondern ich mache das eher, um es mir selbst zu beweisen irgendwie, weil ich halt weiß, dass ganz, ganz viel Potenzial in mir steckt und dass ich das auch möglichst schnell, möglichst früh, möglichst sofort und jetzt und gleich auch umsetzen will, damit ich mir das selbst irgendwie so beweise. Wie ist das bei dir? Machst du das auch eher, um dir selbst gerecht zu werden oder machst du das auch ein bisschen, um Anerkennung von außen zu bekommen? Wie ist das bei dir? Ich glaube, bei mir spielt das beides so ein bisschen mit rein. Also auf jeden Fall auch, dass ich halt selber gucke, meinen Anforderungen gerecht zu werden. Man hat ja schon irgendwie so ein Gefühl, so was kann ich nicht. Und wenn man dann mal nicht das Beste erbracht hat, dann denkt man sofort gleich, okay, gut, ich bin schlecht. Also, dass man quasi selber als Person schlecht ist und nicht gerade eben die Leistung schlecht war. Und auf der anderen Seite ist es bei mir auch so ein bisschen meinem Umfeld gerecht zu werden. Also, dass ich nicht beurteilt werde, beziehungsweise verurteilt werde für Leistungen, die ich mal nicht erbracht habe oder vielleicht auch nicht erbringen kann. Also, immer wenn mir eine Aufgabe gegeben wird, ist es oft so, dass ich sage, okay, ja klar, mache ich auf jeden Fall. Und dann sollte die in meinen Augen auch perfekt sein. Also da ist dann 100% auf jeden Fall, das muss dann halt einfach bestehen. Das, was du am Anfang gesagt hast, fand ich sehr interessant, dass wir weg davon kommen sollten, uns mit unseren Ergebnissen im Außen zu identifizieren. Also wenn wir zum Beispiel, ganz einfaches Beispiel, jetzt in der Schule eine Arbeit verkackt haben, keine Ahnung, wir haben eine 4 oder eine 5 gekriegt, dass wir uns dann nicht sagen, ja, boah, da war ich ja jetzt total schlecht und deswegen bin ich jetzt ein schlechter Mensch oder so. Nee, du bist immer noch ein wunderbarer Mensch und nur weil du jetzt einmal eine Arbeit nicht so perfekt gemacht hast, das ist überhaupt nicht schlimm. Das ändert ja nichts an deiner Person. Und dass wir halt ganz stark wirklich unsere Person und unsere Ergebnisse, was wir so tun, dass wir das voneinander trennen. Also dass das, ich glaube, vielleicht hat das auch viel mit Ego zu tun. Also dass wir unser Ego befriedigen wollen, indem wir die ganze Zeit super Leistungen erbringen, damit wir uns dann gut fühlen. Aber eigentlich haben unsere Leistungen ja gar nichts mit unserer Person zu tun. Das habe ich auch erst in letzter Zeit so verstanden. Du hast gerade so genickt, wolltest du was dazu sagen? Ja, das ist diese Definitionssache. Ich finde, das sehe ich bei mir selber immer. Ich versuche mich immer zu definieren und halt etwas zu finden, was mich als Person ausmacht. Weil dieses Bedürfnis, selber sagen zu können, okay, ich bin Svante, die, wer weiß was ich, also dass man halt einfach sagen kann, wer man ist und dass man so einen Definitionsbereich hat. Und ganz fatal ist es da, glaube ich, wenn man anfängt, sich über seine, zum Beispiel als Schüler, über seine Noten zu definieren. Wenn man anfängt zu sagen, okay, ich bin diejenige, die die guten Noten schreibt. Ich bin diejenige, die für alle da ist oder so. Und wenn man das dann aber mal nicht erbringen kann, dann geht ja quasi der Definitionspunkt oder die Definitionssache geht dann runter. Also die nimmt ab an, ja, wenn zum Beispiel jemand früher mal gute Noten geschrieben hat, dann schreibt man eine schlechte, dann ist man plötzlich nicht mehr diejenige, die die guten Noten schreibt, weil dann ist ja eine schlechte Note. Und dann ist die Definition für seine Persönlichkeit weg. Hm. Also. Ja, ich glaube, das kommt auch irgendwie so ein bisschen von der Gesellschaft oder auch jetzt auf Schule bezogen von dem Schulsystem einfach, weil wir Schüler können uns ja irgendwie an nichts anderem messen als an unseren Noten. Wir bekommen halt jedes halbe Jahr ein Zeugnis, wo dann drauf steht ja 1 oder 6 oder 3 und danach wird dann irgendwie so eingeteilt, ja, das ist jetzt der Streber und das ist der Loser, der versetzungsgefährdet ist. Und also Ja, das sind aber ja nicht wir. Es ist ja jeder noch eine einzigartige Persönlichkeit, was überhaupt nichts mit der Leistung zu tun hat. Und ich finde es auch echt nicht gut, dass man sich dann über seine Leistung irgendwie definiert. Und ja, also klar, man kann sagen, ich möchte gut in der Schule sein und ich bin zielstrebig, weil ich große Träume habe und so weiter. Aber wenn dann halt mal was nicht so, wie du das gesagt hast, in diesen Definitionsbereich passt, dann ist das nicht schlimm, weil du bist trotzdem noch eine wundervolle Person. Egal, unabhängig von deinen Leistungen, was du im Außen erbringst. Ich glaube auch, dass das Streben nach Perfektionismus vielleicht auch eine Vorstellung von uns ist, unseren Wert zu erhöhen. Man ist ja, ich habe letztens erst, das war jetzt kein Podcast, es war ein Video über quasi das Wertvollsein eines Menschen gehört bzw. gesehen. Und da ging es genau darum, dass wir denken, wir sind wertvoll, wenn wir einen Job haben, wenn wir als Schüler gute Noten schreiben, wenn wir die und die Ziele erreichen. Und da spielt ja auch der Perfektionismus so ein bisschen mit rein. So, wenn wir alles perfekt machen, wenn alles 300% am besten ergibt, wenn wir immer, ja, immer Leistung erbringen, dann sind wir wertvoller als andere, weil wir ja einfach leistungsstärker sind, weil wir mehr erbringen, weil wir mehr haben. Und das ist, also das ist eine Denkweise, die ich selber auch habe oder immer noch habe und versuche loszulassen, aber die steckt halt bei so vielen noch in den Köpfen drin. Ja, das ist aber halt auch wieder ganz, ganz viel, was so von außen kommt. Also die Gesellschaft suggeriert dir ja irgendwie, du brauchst ein tolles Auto, du brauchst ein großes Haus, du brauchst einen super Job und ganz viel Geld und dann bist du wertvoll. Also habe ich das Gefühl, dass das die Gesellschaft irgendwie suggeriert. Aber eigentlich ist das ja gar nicht so. Wir sprechen uns ja selbst immer unseren Wert zu. Und wenn wir uns sagen, ja, ich bin nichts wert, dann stimmt es auch für uns. Also wir entscheiden ja selbst, wie viel wir uns wert sind und ja, ob etwas wertvoll für uns ist. Und ich finde es auch vollkommen in Ordnung, wenn jemand zum Beispiel danach strebt, viel Geld zu besitzen. Wenn das für denjenigen passt, dann ist das in Ordnung. Aber man sollte nicht danach streben, nur weil es irgendwie die Gesellschaft so will. Also ich glaube, wir alle sollten mehr dazu zurückkommen, wirklich unseren eigenen Weg zu finden und herauszufinden, was uns wirklich glücklich macht, was uns wichtig ist. Und vielleicht ist es halt für jemanden absolut gar nicht wichtig, ob er jetzt viel Geld hat oder nicht. Und ihm ist es wichtiger, jeden Tag das machen zu können, was einem wirklich Spaß macht und für den Job dann vielleicht nicht so viel Geld zu bekommen. Das ist auch vollkommen okay. Aber du, lieber Zuhörer, musst einfach deinen Weg finden. Das kann weder ich noch Swantje noch irgendjemand dir sagen, was für dich der richtige Weg ist. Das musst du einfach rausfinden. So ist es. Und dann aber ist so meine Einstellung, meine Meinung, dass man da rangeht mit dem Gedanken, okay, ich bin in dem Moment, wo ich damit starte, genug und ich bin in dem Moment auch wertvoll. Ja. Und wenn man das verinnerlicht, dass genau das, was man gibt, das, was man ist und das, was man hat, genug ist, dann könnte da, glaube ich, auch ganz viel entstehen und der Perfektionismus wird vielleicht auch runtergeschraubt, weil man eben sich bewusst ist, dass man selber ausreicht. Ja, das ist so wichtig, dass man anerkennt, dass alles im Leben ein Prozess ist. Und es ist Quatsch, immer nur auf irgendein Ziel hinzufiebern und irgendwas unbedingt erreichen zu wollen, sondern man sollte sich genau im Jetzt, weil alles passiert im Jetzt, man sollte sich jetzt die Erlaubnis geben, glücklich zu sein, erfüllt zu sein, das zu tun, was einen glücklich macht, und nicht immer auf alles in der Zukunft zu warten, sondern wirklich im Jetzt, weil du kannst immer nur im jetzigen Augenblick etwas ändern. Du kannst weder die Zukunft ändern, noch die Vergangenheit. Und selbst wenn etwas in der Vergangenheit passiert ist, dann ist das zu dem Zeitpunkt immer im Jetzt passiert. Das habe ich auch durch das wundervolle Buch von Eckhart Tolle gelernt. Und ja, wenn man sich das wirklich mal ins Bewusstsein ruft, oder viele Schüler denken ja zum Beispiel auch, dass sie irgendwie nicht ihr eigenes Projekt starten können und nicht das tun können, was sie wirklich wollen, weil sie eben noch zur Schule gehen. Aber das ist Quatsch. Auch wenn du zur Schule gehst, hast du noch so viel Zeit in deiner Freizeit, ja, und dann lernst du halt mal weniger, schreibst vielleicht ein bisschen schlechtere Noten, aber kannst dafür ein super cooles Hobby machen oder so wie ich, kannst deinen Podcast starten oder was auch immer. Lass doch einfach mal diese Ausreden weg. Man findet, wenn man etwas wirklich will, findet man immer irgendwie einen Weg, das auch umsetzen zu können. Und zwar genau um jetzt und nicht in einer Woche oder in einem Jahr oder in 10 Jahren. Was da auch mir so ein bisschen immer hilft, ist so die Frage, ist das, was ich jetzt tue oder praktiziere, das, was ich oder das, was mir hilft, genau die Person zu sein, die ich in 4 Jahren sein möchte oder die ich in 4 Jahren sein werde. Wenn das zum Beispiel heißt, wie bei dir, okay, in 4 Jahren oder so möchte ich meinen Podcast noch größer gemacht, also größer machen oder weiß ich nicht, mehr Leute inspirieren und motivieren, dann wirst du dich in dem Moment entscheiden, okay, ich setze mich jetzt lieber hin und nehme den Podcast auf, als für die nächste, weiß ich nicht, Mathe-Klausur vielleicht zu lernen oder Mathearbeit zu lernen, weil du setzt einfach Prioritäten und du entscheidest das, oder du entscheidest das, was dich weiterbringt und was dich nährt und was dich wachsen. Ja, Prioritäten ist da echt ein gutes Stichwort. Das muss halt auch jeder für sich rausfinden. Man kann nicht auf 100 Hochzeiten tanzen, sondern man muss vielleicht einfach so 3, 4, 5 Dinge rausfinden, die für einen wirklich unglaublich wichtig sind und darauf dann Priorität legen und davon dann viel tun. Ja, für mich ist das halt natürlich dieser Podcast. Ich liebe den so sehr. Und ja, das hilft mir halt auch, jetzt schon das zu tun, wo ich mich auch in 10 Jahren oder so sehe. Wie du das gesagt hast, ich möchte es halt noch größer machen und ich möchte ganz, ganz viele Leute inspirieren und ihre Denkweise vielleicht ein Stück weit verändern. Also ich möchte einfach das zurückgeben, was mir gegeben wurde, durch zum Beispiel den Podcast von Laura Marlina Seiler. Die ist wundervoll. und ich möchte das vor allem auch jungen Menschen zugänglich machen, weil bei Laura Marlina Seiler habe ich manchmal gemerkt, dass ich mir so dachte, hä, wovon spricht sie jetzt? Ich verstehe das nicht. Und deswegen möchte ich als junger Mensch eben jungen Menschen irgendwie helfen, einfach das Beste aus ihrem Leben zu machen, aber nicht mit diesem Mindset höher, weiter, schneller, das gar nicht, sondern einfach nur liebevoll sein ganzes Potenzial entfalten und einfach ein wundervolles und glückliches Leben zu führen. Das ist so meine Mission, auf der ich mich befinde. Ja. Ich glaube, das ist auch eine Denkweise, die wir uns alle irgendwo aneignen sollten. Nicht dieses höher, schneller, weiter, wie du es gerade eben genannt hast, wo das nur noch viele streben, sondern einfach wieder mehr verinnerlichen, seinen eigenen Gefühlen, Intuitionen und auch Wünschen zu folgen. Ja. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen und beziehungsweise jemand hat gesagt, so als Kind träumt man so davon, Prinzessin zu werden oder ich weiß nicht, Feuerwehrmann und dann fängst du die Schule an und dann schraubt man deine Erwartungen ans Leben runter oder man denkt, okay, das kann ich nicht mehr erreichen, aber so sollten wir nicht denken. Also man kann doch trotzdem noch seinen Wünschen folgen und ich glaube, dadurch, dass wir einfach zum Beispiel so einem Staat aufgewachsen sind, der auch einem so viel ermöglicht, einfach durch diese Fülle an Dingen, sollten wir eben deswegen unseren Wünschen folgen, weil wir auch die Möglichkeit haben. Ja. Und die nicht irgendwie runterbrechen auf, ja, okay, ich will jetzt Abitur, dann studiere ich und dann werde ich für den Rest meines Lebens arbeiten, eine Arbeit, die mir vielleicht am Ende gar keinen Spaß macht. Ja, das ist so wichtig und ich glaube auch gerade junge Menschen haben irgendwie so eine Art Tunnelblick. Also sie sagen sich ja, ja gut, ich bin jetzt in der Schule, das finde ich scheiße, aber Wochenende ist cool, da gehe ich feiern und besauf mich und nehme am besten noch Drogen. und ja, dann studiere ich vielleicht oder mache einfach irgendeine Ausbildung, mache den gleichen Beruf wie meine Eltern. Und dann gründe ich eine Familie, dann geht das alles weiter. Ich freue mich schon mit Mitte 20 auf die Rente. Und das finde ich so schade, wenn Menschen so denken, weil ich glaube ganz, ganz fest daran, dass es noch einen anderen Weg gibt. Dass wir, und ich glaube, das ist auch irgendwie so ein bisschen der Sinn des Lebens, dass wir herausfinden, was uns wichtig ist und dann dafür einstehen und damit viel Zeit verbringen. Einfach und vor allem auch andere Menschen irgendwie pushen und also so wie ich das versuche mit dem Podcast hier, halt, ja, dass wir unsere Lebensfreude auf andere Menschen übertragen und nicht einfach den ganzen Tag nur meckern, weil wir unzufrieden mit unserem Leben sind. Ja, du hast dein Leben in der Hand und du kannst alles damit tun, was du willst. Es ist dein Leben. Und ja, ich glaube, das ist so wichtig, dass das mehr Menschen verstehen. Ja. Und dass wir die Lebensfreude weiter teilen und auch die Lebensenergie, das merkt man so, wenn man dir zuhört, auf jeden Fall ganz stark, dass man da, ich weiß nicht, ich höre den Podcast immer so morgens, wenn ich im Auto sitze, in die Schule, da geht man viel positiver ins Leben. Und das kann man auch für sich selber, auch wenn man jetzt keinen Podcast hat, so ein bisschen ausprobieren, wenn man mal durch die Straße geht oder durch die Schule und einfach mal lächelt und auch Energie zeigt, dass man lebt und dass man wirklich strahlt fast. Wenn man das dann zeigt durch ein Lächeln oder so, oftmals sind die Leute hinterher auch positiver oder lächeln dich an und das wirkt sofort bei jemand anderem, nicht bei allen, das gebe ich zu, es gibt auch manche, die sind ziemlich tiefgründig drauf und dann denkst du so, okay, ich habe dir ein Lächeln geschenkt, warum nimmst du es nicht an? Aber bei ganz vielen, ja, siehst du es auch, wie sie leicht die Mundwinkel hochziehen und das ist so schön. Und das ist auch eine Form von ja, Lebenslust und Lebensenergie weiterzugeben. Genau. Und ich glaube, also natürlich, man sollte erst seine eigene Energie finden und wirklich herausfinden, was einen glücklich macht. Aber wenn man das dann alles hat, dann ist es so wichtig, das auch weiterzugeben. Weil, also ich merke das immer ganz stark bei anderen Menschen, dieses Energiefeld. Und gerade bei Menschen, die ein besonders hohes Energiefeld haben, die, wie du sagst, einfach strahlen und ihre Freude mit anderen teilen, das ist so schön. Es gibt fast nichts Schöneres auf dieser Welt, wenn du einfach merkst, dass ein anderer Mensch glücklich ist. Und nicht so mit diesem, ja, oh, mir geht's viel besser als dir oder so, sondern einfach so, ja, hey, lach doch mal, das Leben ist schön. Und das halt auch an andere Menschen weiterzugeben. Und ich glaube, das ist die Aufgabe von jedem Einzelnen. Dafür muss man keinen Podcast haben oder kein YouTube machen oder sonst irgendwas, sondern ja, du bist ja täglich mit Menschen irgendwie konfrontiert und da kann man das auch schon machen, halt, wie du sagst, durch die Schule gehen und einfach mal lächeln. Und auch wenn nicht alle zurücklächeln, ist vollkommen okay. aber ja, diese Lebensfreude mit anderen teilen, weil man dadurch auch ganz viel wieder zurückbekommt. Und das ist dann wie so eine Kettenreaktion und dann geht es ganz vielen Menschen wunderbar. Und ja, somit erschaffen wir dann irgendwie eine bessere Welt oder verbessern die Welt ein bisschen. Ja, das versuche ich jeden Tag und ich wünsche mir, dass das mehr Leute auch machen. Weil ich glaube, damit kann man echt, wie ich das eben schon gesagt habe, die Welt ein bisschen verändern, weil wenn mehr Menschen glücklich sind und zufrieden mit ihrem Leben das tun, was sie wirklich erfüllt, dann entsteht sowas wie Krieg nicht, weil ja, die Menschen dann nicht mehr so viel negative Energie in sich haben und das Bedürfnis haben, jetzt halt Krieg zu führen oder sich zu streiten, also Streit jetzt im Kleinen. Und ja, deswegen sollten wir das alle mehr tun, einfach unsere Lebensfreude raustragen. Und hier hat ja auch ganz oft was mit Zufriedenheit zu tun. Denn wenn man zufrieden mit sich selber ist und um nochmal auf unser Gespräch zurückzukommen, wenn man quasi sich selber sagt, okay, ich bin genug und ich bin wertvoll. Und wenn jeder so denkt, ich glaube, wie du es gerade eben gesagt hast, dann kann man nicht direkt mit jemandem anecken oder so. Ja. Weil wir dann einfach gelernt haben, zu uns selber zu stehen. Und wir wissen einfach, wer wir selber sind. Wir haben uns nicht irgendwie verstellt und dann fühlt sich das vielleicht auch so. Ja, das ist echt schön. Und das, wie wir das schon gesagt haben, das kann halt jeder machen, weil jeder hat irgendwie über den Tag halt mit Menschen zu tun. Und selbst wenn es nur der Postbote ist, ja, dann schenkt dem ein Lächeln. Da freut er sich bestimmt auch. Ja, genau. So schön. Genau. Wollen wir vielleicht nochmal kurz zu diesem Thema Perfektionismus zurückkommen? Wir sind jetzt ein bisschen davon abgekommen. Falls jetzt ein Zuhörer sich so denkt, ja, ich bin auch so ein Kandidat, ich bin ziemlich perfektionistisch. Was würdest du dem sagen, so als Tipp, wie man irgendwie besser damit umgehen kann? Was ich auf jeden Fall zum Beispiel letzte Woche erst festgestellt habe für mich, ist oftmals steigere ich mich in den Perfektionismus rein und sehe dann irgendwie nicht mehr so richtig das Ende, beziehungsweise sehe auch nicht das, was ich schon geschafft habe, ganz oft. Ich sehe immer nur das, was ich noch nicht geschafft habe und alles, was ich schon weiß, was ich schon verinnerlicht habe oder quasi was schon hingeführt hat zu dem Ziel, das lasse ich hinten rückfallen. Und vielleicht sollte man ab und zu einfach einen Gang zurückschalten und sagen, okay, es ist jetzt genug in dem Moment, was ich für das Projekt oder für die Note geleistet habe. Ich muss jetzt nicht noch weiter daran arbeiten. Ich kann jetzt mal was anderes machen und lass es so, wie es in dem Moment ist. Und für mich habe ich festgestellt, es war genug. Ich hatte schon genug gemacht. Es war am Ende, ja, ich möchte jetzt nicht sagen perfekt, weil ich ja das nicht perfekt haben möchte, aber es war ausreichend. Das hat genügt. Und so sollte es eigentlich sein. Man hat einfach realisiert, dass es oftmals nicht perfekt sein muss, sondern dass es einfach auch ausreichend gut ist. Ich glaube, gerade wenn es so um Perfektionismus geht, ist es wichtig, dass man das nicht immer so unbedingt als so eine schlechte Sache sieht. Also generell ist es ja voll gut, immer das Beste aus einem rausholen zu wollen und ja, einfach, ich finde gerade die Worte nicht so richtig dafür, also es ist eine gute Sache, sein volles Potenzial entfalten zu sollen, zu wollen. Aber das Ganze sollte irgendwie liebevoll geschehen und nicht mit diesem State, wie wir das vorhin schon gesagt haben, ja, höher, weiter, schneller, sondern nee, ich weiß, was in mir steckt und ich hole das raus, aber wenn ich eine Pause brauche, dann brauche ich eine Pause und das ist in Ordnung. Wir sind keine Maschinen und das ist auch vollkommen gut so und okay so. Und ja, einfach, dass man sich selbst viel wert ist, dass man sich selbst lieben lernt und dann hat man auch nicht mehr das Bedürfnis, alles immer zu 100% perfekt zu machen. Und ich glaube, jetzt habe ich gerade irgendwie meine Gedanken verloren, dass wir uns oftmals, auch wenn wir etwas perfekt haben wollen, wir wissen, okay, das ist etwas, das wir wirklich besonders gut machen, uns vorher, bevor wir das anfangen oder das Beginnen fragen, für wen mache ich das in dem Moment? Also mache ich das wirklich für mich? Oder mache ich das für mein Umfeld und ja, für meine Umgebung? Also wer profitiert davon am Ende? Ja, genau. Und da sollte halt immer die Antwort sein, ich selbst. Weil, also ich setze mir ein Ziel, ich versuche irgendwie was in meinem Leben zu verbessern, weil ich es mir wert bin. Weil ich mich dadurch besser fühle und weil ich mir dadurch ein glücklicheres Leben ermöglichen kann. Und ja, halt, dass man nicht so sehr im Außen ist, dass man nicht immer nur diese Anerkennung von außen will, sondern dass man mal bei sich bleibt, wirklich in sich hineinhorcht, was ist mir wichtig, wie möchte ich mein Leben gestalten und das dann, also den Mut hat, das dann wirklich auch umzusetzen. Und das können auch wir jungen Menschen, auch wenn wir noch zur Schule gehen und gefangen sind in diesem System. Nee, wir können auch unsere Träume jetzt schon verwirklichen und nicht alles immer nur auf später schieben, sondern wir können auch jetzt schon ganz, ganz viel tun. Und ja, also für mich bedeutet das halt, einfach diesen Podcast zu machen, viele Menschen zu inspirieren. Und natürlich, ich mache den Podcast auch für mich, weil dadurch lerne ich auch mich selbst nochmal ein Stück weit besser kennen. Aber eben auch, damit andere von meiner Lebensfreude sozusagen profitieren. Und ja, ich hoffe natürlich immer, dass Menschen irgendwie was mitnehmen können und dann auch den Mut haben, ihr eigenes Leben so zu verändern, wie das für sie passt und wie sie sich gut damit fühlen. Das, was du jetzt gesagt hast, das nehme ich mir auch für mich mit. Ist, wenn ich jetzt noch die Suche nach dem, ja, ich sag mal, Sinn ein bisschen und dem Warum, also quasi mein Stand, mein Leben der Schule, das ist in der Sport, aber ja. Ich kann das nicht jedem empfehlen, da irgendwie so zu denken, dass man neben der Schule noch was anderes machen kann, dass Schule nicht das Einzige ist, also für Schüler, natürlich, wenn du zwischen arbeitest oder so, also mit Schüler, dann guck, dass du entweder eine erfüllende Arbeit hast oder etwas, was dich neben der Arbeit einfach erfüllt. Und dafür sollte man dann auch leben und brennen. Ja, genau. Und dabei nochmal ganz, ganz wichtig, ich weiß, wir haben das schon ein paar Mal gesagt, aber das ist mir einfach so wichtig, man kann immer im Jetzt auch was ändern. Du musst nicht auf morgen warten, auf den nächsten Monat, auf das nächste Jahr, bis du aus der Schule raus bist oder bis du in Rente bist. Nee, du kannst immer genau jetzt was ändern. Nimm dir eine kleine Sache, vielleicht mehr Sport machen, wenn du denkst, dass dir Sport gut tut und dass du dadurch mehr Energie bekommst oder so. Dann nimm dir das raus und fang heute an, Sport zu machen. Vielleicht jeden Tag eine halbe Stunde oder wie das für dich passt. Ich kann dir das nicht sagen. Aber mach, also lieber Zuhörer, mach einfach irgendwas. Und ja, veränder liebevoll dein Leben, so wie es für dich passt. Und wenn es am Anfang auch nur in kleinen Schritten ist, wenn es wirklich, wie du es gesagt hast, nur eine halbe Stunde am Tag ist oder halt einfach, es gibt auch 10 Minuten Sportsequenzen oder so, wenn es jetzt Sport als Beispiel ist. Trotzdem bringt es dich deinem Ziel oder deiner Erfüllung in kleinen Etappen näher und am Ende kannst du das für dich quasi immer mehr etablieren in deinen Alltag und wirst auch immer erfüllter. Ja, genau. So schön. Ich glaube, das ist ein ganz schöner Abschluss. Und ja, ich habe noch eine allerletzte Frage an dich und diese lautet, was hat dein Leben am meisten verändert? Also jetzt vielleicht irgendein besonderes Thema, bei mir ist das zum Beispiel Dankbarkeit, das hat bei mir ganz, ganz viel verändert. Oder dass du angefangen hast mit Sport machen oder irgendwas, was dein Leben ganz, ganz stark verändert hat und was vielleicht der Zuhörer auch mal ausprobieren könnte für sich. Was für mich ganz große Veränderung war die Denkweise über Dinge. Also zum Beispiel habe ich eine Zeit lang mit der Essstörung gekämpft und das ist, ich hoffe, das ist okay, wenn ich so sage. Ja, klar. Und ich dachte halt immer so, ja, das ist ziemlich negativ und habe halt auch immer nur das Schlechte darin gesehen. Aber ich denke, dass wir so Dinge, die einem ja als negativ vorkommen und wo wir einfach nur das Schlechte drin sehen, dass wir das auch als Geschenk sehen sollten. Wir können aus solchen Erfahrungen, oder sei es einen Tod, einfach ganz krass gesagt, wir können daran wachsen und ganz viel Stärke aus dieser Situation rausnehmen und einfach quasi die Denkweise überdenken, ja, Denkweise überdenken, einfach anders Dinge sehen und wahrnehmen. Das kann so viel bewirken und auch sich mental wachsen lassen. Das hat für mich einen ganz großen Aspekt in meinem Leben gegeben. Ja. Dazu passt vielleicht auch ganz schön dieser Spruch, nichts ist so schlecht, dass nicht auch etwas Gutes daran ist. Und ja, das ist einfach so schön, wenn wir anerkennen, dass generell irgendwie nichts schlecht oder gut ist. Wir geben den Dingen immer nur unsere Bewertung. Und wenn wir anfangen, diese Bewertung mal ein bisschen anders zu machen, einfach liebevoller und halt, wie du sagst, aus vielleicht vorher, also Dingen, die erstmal total schlimm sind, auch im Nachhinein etwas Positives ziehen können, dann verändert sich unser Leben. Also wenn wir anfangen, ich habe das zum Beispiel ganz stark gemerkt, ich hatte letztes Jahr im Sommer einen Kreuzbandriss und das war für mich der Weltuntergang, weil ich super gerne Sport mache und dann ging das einfach nicht mehr für einige Wochen und dann wurde ich halt, also das war kurz vor den Sommerferien, ich habe mir dadurch die kompletten Sommerferien versaut, weil ich da nichts machen konnte. Dann in den Herbstferien wurde ich operiert, die Ferien waren dann auch weg. Aber jetzt sehe ich da irgendwie mit so einem liebevollen Blick drauf und ja, dieser Kreuzbandriss hat mir ermöglicht, dass ich mich mehr mit diesen Themen Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe. Also als ich auf dem Sofa saß und mich nicht bewegen konnte, habe ich eben Bücher gelesen, Podcasts gehört oder Videos gesehen über Persönlichkeitsentwicklung. Und ich glaube, das hat auch einen ganz entscheidenden Teil dazu beigetragen, dass jetzt dieser Podcast existiert. Und so ist das bei so vielen Dingen. Es ist nichts nur schlecht. Es gibt immer etwas Positives. Und wenn das nur so ein kleines bisschen ist, das kann man immer sehen. Und ja, wenn wir dahin kommen, dann ja, wird unser Leben allgemein viel positiver und uns kann gar nichts Schlechtes mehr passieren, weil es ja immer was Positives daran gibt. Und ja, das sind so schöne Worte. Ich glaube, wir sollten uns alle verinnerlichen, einfach in der schlechten Situation überlegen, okay, was kann ich daraus mitnehmen, was mich positiv stimmt, was mich vielleicht irgendwie weiterbringt und nicht immer nur diesen Tunnelblick, wie wir vorhin schon mal erwähnt haben, und immer nur das Negative sehen, sondern auch einfach offen sein für Dinge, die da drin quasi sich wachsen lassen, die sich einfach mental stärker machen. Ja, so schön. Ich glaube, das ist ein schöner Abschluss. Liebe Svante, ich danke dir so sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und ich glaube, die Zuhörer können echt ganz viel mitnehmen von deinen Worten, von deiner Energie, von deiner Lebensfreude. Also ich finde, bei dir merkt man das auch immer ganz stark, so deine Lebensfreude, das ist so schön. ja, genau. Hast du vielleicht noch ein paar abschließende Worte? Ja, also das kommt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig rüber, aber ich möchte mich ebenfalls bedanken, einfach hier quasi meine Worte einen Raum geben zu dürfen und auch einfach mal was sagen zu dürfen, wenn ich das so sage. Und ich bin mir ganz dankbar, Linda, und danke für diesen wunderschönen Podcast. Ja, sehr gerne. Es war mir eine große Ehre und Freude. Und vielleicht können wir das ja bald nochmal wiederholen und über irgendein anderes Thema sprechen oder so. Das wäre super cool, weil, ach, ich mag das einfach so, dieser Austausch mit anderen Menschen, die ähnlich denken. Und ich glaube auch, dass die Zuhörer ganz viel davon mitnehmen können. Und ja, vielen Dank.